Erster, dies ist ein Lied von Salomo. Zweiter, er soll mich küssen. Seine Liebe ist schöner als Wein. Dritter, deine Salben riechen gut. Dein Name ist wie Öl. Viele Frauen mögen dich. Vierter, zieh mich zu dir. Lass uns schnell gehen. Der König brachte mich in sein Zimmer. Wir wollen froh sein und dich loben. Deine Liebe ist besser als Wein. Sie lieben dich zu Recht. Fünfter, ich bin dunkel, aber schön. Ihr Frauen von Jerusalem. Ich bin wie die Zelte von Kedar. Ich bin wie Salomos Zeltdecken. Sechster, schaut mich nicht an. Die Sonne hat mich braun gemacht. Meine Brüder waren böse auf mich. Sie machten mich zur Wächterin im Weinberg. Ich habe meinen eigenen Weinberg nicht gepflegt. Siebter, sag mir, wo du deine Tiere weidest. Wo ruhst du am Mittag? Ich liebe dich sehr. Ich will nicht wie eine Fremde sein. Ich will nicht bei den Herden deiner Freunde sein. Achter, du bist die schönste Frau. Wenn du es nicht weißt, geh den Spuren der Herde nach. Weide deine Zicklein bei den Hirtenhütten. Neunter, meine Freundin, ich vergleiche dich mit Pferden. Sie ziehen den Wagen des Pharao. Zehnter, Schmuck sieht schön an deinen Wangen aus. Ketten sehen schön an deinem Hals aus. Elfter, wir wollen dir Goldschmuck machen. Er soll silberne Punkte haben. Zwölfter, der König lag auf seinem Bett. Mein Parfüm roch gut. Dreizehnter, mein Geliebter ist wie ein Beutel mit Duft. Er liegt an meiner Brust. Vierzehnter, mein Geliebter ist wie eine Blume. Sie wächst in den Weinbergen von Engedi. Fünfzehnter, du bist sehr schön, meine Freundin. Deine Augen sind wie Taubenaugen. Sechzehnter, du bist sehr schön, mein Geliebter. Unser Bett ist immer grün. Siebzehnter, die Balken unseres Hauses sind aus Zeder. Die Wände sind aus Zypresse.